Hier ist King FM. www.kingfm.net. Radio ohne Nebenwirkungen. Sie hören die Vivian Kanner Show. Jeden Sonntag von 14 bis 16 Uhr auf King FM. Ich heiße Sie ganz herzlich willkommen in der Vivian Kanner Show bei King FM und es freut mich heute ganz besonders, den geschäftsführenden Vorstand der Bundesstiftung Magnus Hirschfeld bei mir begrüßen zu dürfen, Jörg Litwinschuh. Hallo, ich freue mich sehr über die Einladung. Was kannst du uns zu Magnus Hirschfeld sagen? Was macht ihr? Was tut ihr? Wir sind sehr glücklich, dass die Bundesregierung im November letzten Jahres Installierung meiner Person als Vorstand die Bundesstiftung Magnus Hirschfeld gegründet hat. Das ist für Schwule, Lesben, Trans und Intersexuelle ein großer historischer Erfolg, dass der Staat sagt, wir geben Geld, um in Zukunft zu forschen und zu bilden zu allen Themen rund um Sexualität. Wieso heißt diese Bundesstiftung Magnus Hirschfeld? Sie heißt Magnus Hirschfeld, weil es eben bis in die 1930er Jahre einen jüdischen Arzt, Sexualreformer, Sozialdemokrat, schwulen Mann gab, der hier in Berlin wirkte. Und er hatte dort, wo heute das Haus der Kultur und der Welt ist, ein weltberühmtes Institut für Sexualwissenschaft, das erste seiner Art. Und dort hat er Dinge getan, wo wir heute sagen, wie war das schon vor 100 Jahren möglich? Er hat also beraten zum Thema Sexualität. Er hat Aufklärungsarbeit geleistet, Antidiskriminierungsarbeit geleistet. Er hat gegen die Verfolgung von Minderheiten, von sexuellen Minderheiten gekämpft und war weltweit aktiv und war den Nazis von Anfang an ein Dorn im Auge, als Schwuler, als Jude, als Sozialdemokrat. Dabei hat dieser Mann Dinge weltweit bewegt, die fast vergleichbar sind mit Sigmund Freuds Erkenntnissen über die Psychoanalyse. Es gibt an der Spree ein Ufer, das nach ihm benannt ist. Da bin ich das erste Mal überhaupt über diesen Namen gestolpert. Wir werden noch mehr über Magnus Hirschfeld sprechen und natürlich auch mehr über die Arbeit, deine Arbeit in der Bundesstiftung Magnus Hirschfeld. Du hast mir Musik mitgebracht, was für mich immer das schönste Geschenk ist und die größte Bereicherung. Und ich würde sagen, wir spielen als erstes Marla Glenn. Die hat man so lange nicht gehört. Warum hast du dich für Marla Glenn entschieden? Ich habe bis 1995 in Köln gelebt und dort gab es eine fantastische Lesbenbar, deren Besitzerin mit Marla Glenn befreundet war. Und da habe ich eben Marla Glenn ab und zu getroffen. Und die ist auch aufgetreten? Sie hat spontan gesungen und ich war sowieso immer fasziniert von ihrer Art zu singen und zu wirken. Ja, und so habe ich mich in Marla Glenn und in Musik verliebt. Und sie hat viele Lebensschritte begleitet. Ist ja oft so, dass man sich in bestimmten Lebenssituationen vor allem an die Musik erinnert, die man gehört hat, bei der Liebe, beim Streit, wo auch immer. Wie auch immer. Und da war Marla Glenn für mich eine ganz, ganz wichtige Stütze. Dann hören Sie jetzt Also Love You von Marla Glenn in der Vivian Kanner Show aus dem wilden, wilden Westen Berlins. Also Love You. Sie hören die Vivian Kanner Show bei King FM. Heute zu Gast bei mir Jörg Litwinschuh, der geschäftsführende Vorstand der Bundesstiftung Magnus Hirschfeld. Du hast schon so ein bisschen etwas über die Person Magnus Hirschfeld und seine Arbeit erzählt. Können wir das etwas konkretisieren? Wann hat er gelebt? Wo hat er gelebt? Was hat er gemacht? Also Magnus Hirschfeld ist im heutigen Polen geboren, das ja damals, wie gesagt, zum Deutschen Reich gehörte. Nicht Polen, sondern es war ja Pommern. Aber im vorletzten Jahrhundert. Richtig, 1869 geboren. Er ist ganz früh nach Berlin gegangen, hat hier studiert, ist Arzt geworden, Psychologe und Berater und hatte in der Otto-Suhr-Allee heute gegenüber des Rathauses Charlottenburg eine sehr, sehr angesehene Praxis. Okay, als dort, Psychologe. Dort gingen Leute hin, die Eheprobleme hatten, dort gingen Leute hin, die vor ihrem Coming-out standen und vieles mehr. Er hat auch Schriften über Empfängnisverhütung herausgegeben. Er hat sich mit dem ganzen Spektrum der Sexualität und Liebe beschäftigt. Und das alles zu Ende des 19. Jahrhunderts bereits. Richtig, genau. Und er hat dann mit vielen Männern und Frauen das Wissenschaftlich-Humanitäre Komitee gegründet. Das war eine Art Denkanstalt, ein Think Tank. Dort gingen eigentlich alle Berliner Künstler und Wissenschaftsgrößen ein und aus. Also er war wirklich ein Feingeist. Er hat eben Kultur, Kunst und Wissenschaft miteinander verbunden. Und von diesem wissenschaftlich-humanitären Komitee gingen sehr, sehr wichtige Impulse aus. Man hat Zeitschriften gegründet, weltweit Vorträge gehalten. Und man sagt eigentlich, dass dieses wissenschaftlich-humanitäre Komitee oder WHK, wie es weltweit als Abkürzung berühmt ist, war die erste homosexuellen Bewegung überhaupt in der Welt. Und da reden wir von einer Zeit vor dem Ersten Weltkrieg? Es war sowohl vor dem Ersten Weltkrieg, aber die Hauptzeit war definitiv nach dem Ersten Weltkrieg in der Weimarer Zeit. Dort wurde dieses Institut und wurde diese ganze Bewegung sehr, sehr groß. Das heißt, da gingen wirklich, wie ich vorhin schon sagte, ganz viele Impulse von Berlin in die Welt, indem man sich eben mit Dingen beschäftigt hat, die schon damals in einer homophoben und auch schon damals in einer antisemitischen Welt undenkbar waren, sich nämlich mit Freiheit, mit Liberalität, mit sexueller Selbstbestimmung und vielen Dingen beschäftigt haben, das auch wissenschaftlich, mit sehr viel Forschung. Und deshalb, wie gesagt, war diese ganze Gruppe rund um Magnus Hirschfeld, auch viele bedeutende Frauen, zum Beispiel Johanna Elberskirchen und andere sehr starke lesbische Frauen, waren sie von Anfang an eben Konservativen oder später sogar den Nazis eben ein Dorn im Auge und wurden verfolgt. Die 20er Jahre in Berlin, die Weimarer Zeit zwischen den beiden Weltkriegen, da war ja Berlin sozusagen der Mittelpunkt der Erde. Alles in Kunst, Wissenschaft, Politik, alles ging nach Berlin. Das heißt, der Stellenwert, dass das von Berlin ausging, ist ja nur bezeichnend für diese Stadt. Und dass diese Bundesstiftung in Berlin gegründet wurde, auch. Also reden wir aber weiter über Magnus Hirschfeld. Wie verlief dann sein Leben, seine Arbeit weiter in den 20er Jahren bis zum, sage ich mal, wahrscheinlich kam ein großer Einschnitt 1933 mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten vermutlich? Genau. Also wie gesagt, Berlin war definitiv in den 1920er Jahren eine Stadt, die man sich heute eigentlich nur zurückträumen kann. Mit einer unglaublich vielfältigen homosexuellen Szene. Sodom und Gomorra. Ja, es muss ein Traum gewesen sein. Ich träume oft davon, mal in diese Zeit zu schlüpfen und dann aber wieder in die heutige Zeit zurückzukehren. Ich bin ja der Meinung, dass die alten Seelen von damals alle heute jetzt wieder nach Berlin zurückkommen. Das wäre sehr schön. Auf jeden Fall. Ganz viele Tanzcafés, es gab Separés, es gab ganz viele Vereine. Josephine Baker mit dem berühmten Bananentanz. Ganz genau. Viele Künstler hat es ja auch inspiriert, bis zu Cabaret und anderen Dingen. Es gab wirklich eine unglaublich tolle, man kann noch nicht mal sagen Subkultur, weil ganz offen eben homosexuelles Leben durch Kneipen, durch viele Zeitschriften gelebt wurde. Und leider wurde wirklich diese vielfältige Kultur massiv zerstört durch die Nationalsozialisten. Hirschfeld wurde immer häufiger angegriffen, sei es durch antisemitische Schriften, dass man eben seine Arbeit kriminalisiert hat. Und er konnte dann auch irgendwann nicht mehr von einer Vortragstätigkeit zurückkehren. Du sagtest, ja, er hatte seine Praxis in der Otto-Suhr-Allee. Und er hatte aber ein Institut, da wo heute das Haus der Kulturen der Welt steht, in der John-Foster-Dulles-Allee. Genau. Also wo heute die John-Foster-Dulles-Allee ist und das Haus der Kulturen der Welt, dort gab es früher ein ganz spannendes Gebiet in den Zelten. Dort gab es Villen, dort gab es Amüsierbetriebe, dort gab es Ausflugslokale. Da, wo jetzt heute auch das Tipi ist, unweit des Bundeskanzleramtes. Genau, nur ein Steinwurf entfernt. Deshalb erinnert ja auch das Ufer, das du erwähnt hast, an diesen Ort. Und dort hatte eben Magnus Hirschfeld von einem, glaube ich, Geigenbauer oder Klavierbauer ein wunderschönes Haus gekauft und hatte dort eben bereits in den 1920er Jahren die Magnus Hirschfeld Stiftung gegründet. Sie hieß ein klein wenig anders, ich glaube Dr. Magnus Hirschfeld Stiftung. Und er hat seine Praxis in der Otto-Suhr-Allee, das hieß damals aber anders, ich glaube Berliner Straße, aufgegeben und hat ihm dort ein riesengroßes Zentrum aufgebaut mit Beherbergung, mit Archiv, mit vielen Bediensteten und Forschern. Und das hat er, wie gesagt, bis 1933 sehr erfolgreich gemacht. Aber ich sagte ja gerade, er kam von einer Vortragstätigkeit nicht zurück, weil er inzwischen so angefeindet worden ist, auch schon verprügelt worden ist auf Vorträgen, dass man ihn eben gewarnt hat, dass er um Leib und Leben fürchten muss. Und ja, zur Machtergreifung der Nazis war es eigentlich eines der ersten Aktivitäten, dass dieses Institut von studentischen Neonazis, kann man sagen, oder Nazis, genau, geplündert worden ist. Sie haben auch die Büste von Hirschfeld in einer Zeremonie vor sich hergetragen. Und dann wurden diese Bücher mit vielen anderen in dieser dramatischen und grausamen Nacht der Bücherverbrennung auf dem Bebelsplatz dem Feuer übergeben. Und das war, kann man sagen, der Anfang der Zerstörung der gesamten Emanzipationsbewegung von Schwulen und Lesben in den 1920er Jahren. Das heißt, Magnus Hirschfeld war auf irgendwelchen Reisen und ist dann nicht nach Berlin zurückgekehrt. Das heißt, er ist wo geblieben? Er ist vor allem in Frankreich geblieben, hat nochmal versucht, sich in Paris eine Existenz aufzubauen, ist aber auch nicht gelungen, weil, wie wir wissen, Deutschland auch dann in Frankreich großen Einfluss hatte. Aber in Nizza hat er ein Umfeld gefunden, wo man ihn geschützt hatte. Dort hatte er eine schöne Wohnung, dann ist er aber auch leider 1935 in Nizza verstorben. Ich würde sagen, wir machen einfach Musik aus der damaligen Zeit. Und was bietet sich mehr an, als auf deiner Musikliste sehe ich das Lied »Frag nicht, warum ich gehe«. Frag nicht warum. In der Version von Hildegard Knef. Sie hören die Vivian Kanner Show, heute zu Gast bei mir Jörg Litwin-Schuh von der Magnus Hirschfeld Bundesstiftung. Die Vivian Kanner Show, heute zu Gast bei mir Jörg Litwin-Schuh von der Bundesstiftung Magnus Hirschfeld. Du hast uns ja sehr schön über die Person Magnus Hirschfeld und sein Werk und sein Leben erzählt. Erzähl uns doch bitte mal über diese Bundesstiftung, die seinen Namen trägt. Wenn ich das so sagen darf, als dein Baby, ist das dein Baby? Du hast dafür gekämpft? Es ist, Stiftung? Es ist ein Baby, das viele Väter und Mütter hat, auch wenn ich sagen darf, dass ich mich da sehr engagiert habe. Seit über 20 Jahren kämpfen vor allem schwule Historiker darum, dass es eine Art symbolische Wiedergutmachung des Staates gibt für das unsägliche Leid, das man vor allem homosexuellen Männern, aber auch lesbischen Frauen, trans- und intersexuellen angetan hat, lesbischen Frauen auch durch die Nivellierung, dass man sie gar nicht wahrgenommen hat, dass man Frauen eigentlich nur zu Muttermaschinen versucht hat zu erziehen, dass der Staat eben hier symbolisch Geld gegeben hat, um zu sagen, wir gründen eine Stiftung, um dieses Leid symbolisch wieder gut zu machen. Das kann man natürlich nicht wieder gut machen, aber man kann aus der Vergangenheit lernen. Jede Generation muss eigentlich bestimmte Dinge neu lernen. Das sehen wir aus vielerlei Erfahrungen. Das heißt, wir müssen immer wieder Schülern, Jugendlichen klar machen, warum es wichtig ist, Minderheiten zu schützen. Gerade der Minderheitenschutz ist eigentlich ein Zeichen für die Entwicklung der Demokratie. Und jeder ist irgendwie eine Minderheit, als Mädchen, als Homosexueller, als Migrant, als Andersgläubiger, wie auch immer. Und wenn man den Wert von Diversität und von Vielfalt begreift, dann ist das für das ganze Leben ein großer Schatz. Wenn das nicht gelingt, dann hat das ganz, ganz massive Folgen für ein Miteinander. Und daher ist diese Stiftung, glaube ich, auf einem guten Weg jetzt, indem wir jetzt eben überlegen, welche Bildungsmaßnahmen fördern wir in Zukunft? Welche wissenschaftlichen Erkenntnisse brauchen wir für die Antidiskriminierungspädagogik, wie man das so schön neudeutsch sagt? Und dafür will ich natürlich sowohl in der Wissenschaft als auch in der Wirtschaft und der Zivilgesellschaft weitere Partner gewinnen. Und dafür werde ich in den nächsten Jahren kämpfen. Das heißt, diese Bundesstiftung gibt es seit November 2011. Ihr sitzt sehr prominent in der Mohrenstraße. Erzähl mir was zu dem Gebäude nochmal. Ja, wir sitzen in der Mohrenstraße, Ecke Glinkerstraße, in einem wunderbaren Gründerzeitbau, der vor dem Zweiten Weltkrieg einer der wichtigsten Repräsentanzen des Allianz-Konzerns war. Okay. Der Versicherung. Der Versicherung, ja. Die auch dunkle Zeiten durchlebt hat, wie viele andere Konzerne auch, durch Versicherung und so weiter, ganz klar. Auch von nationalsozialistischen schlimmen Aktivitäten. Und für uns ist es fast so eine wichtige Symbolik, dass jetzt Lesben, Schwulen, Trans und Intergruppen in diesem Gebäude sitzen. Und wir haben auch einen guten Draht zur Allianzversicherung, jetzt zum neuen Konzern, die das auch sehr wohlwollend begleiten. Und uns war es auch ganz wichtig, in die politische Mitte Deutschlands zu gehen. Denn auch da wollen wir zeigen, Lesben, Schwule, Trans und Intersexuelle sind auch in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Ihr seid, glaube ich, direkt neben der Landesvertretung Thüringens? Da passt es ja eigentlich genau. Jetzt müsste nur rechts davon noch die Landesvertretung Sachsen sein. Wie wurde in der DDR mit der Homosexualität umgegangen? Also erstmal muss man schon sagen, dass beide Staaten, sowohl die Bundesrepublik Deutschland als auch die Deutsche Demokratische Republik, erst einmal fast das Unrecht übernommen haben aus der nationalsozialistischen Zeit. Denn der Paragraph 175, der Homosexualität unter Strafe stellte, der hieß zwar in der DDR ein bisschen anders, ich glaube Paragraph 154, galt erstmal in beiden Staaten fast in dieser gleichen Schärfe fort. Ja. Das heißt, Homosexuelle wurden eigentlich doppelt bestraft. Sie wurden im Nationalsozialismus bestraft, sie wurden nicht rehabilitiert. Sie sind zum Teil dann in Ehen und andere Dinge geflüchtet, wo bis heute die Enkel oder Urenkel gar nicht wissen, wie Großeltern, vor allem die Großväter, gelitten haben. Aber dieser Paragraph 175 ist nicht eine Erfindung der Nationalsozialisten gewesen, sondern den gibt es seit wann? Den gibt es seit, ich glaube, 1879, wenn ich mich erinnere. Aber er bestand eben bis 1969 in der verschärften Form, zumindest in der Bundesrepublik Deutschland, fort. Die DDR hatte das früher entschärft und da ist schon der wichtige Vergleich. Dass in der Bundesrepublik Deutschland viel mehr Männer kriminalisiert und verfolgt wurden nach dem Zweiten Weltkrieg als in der DDR. Man schätzt heute, in der DDR sind das vielleicht 5.000 bis 10.000. Nur in der Bundesrepublik waren das 50.000 und mehr. Nach dem Zweiten Weltkrieg, nach 1945. Und man muss das ganz deutlich sagen, auch wenn wir Bundesstiftung heißen, wir sind eine unabhängige Stiftung. Es ist die schlimmste Menschenrechtsverletzung der Bundesrepublik Deutschland bis heute. die nicht richtig aufgearbeitet worden ist. Es gibt keine Rehabilitierung dieser Opfer bis heute. Und ich werde persönlich mich ganz stark machen in der Politik, dass dieses Unrecht auch wieder gut gemacht wird. Das heißt, Menschen, die homosexuell waren und das offen ausgelebt haben, wurden ins Gefängnis gesteckt oder galten als Verbrecher. Oder wie kann man sich das vorstellen, diese Anwendung des Paragraphen 175? Diesen Paragraphen gab es in unterschiedlichen Schärfen und Auslegungen und Kommentierungen. Erstmal ist es wichtig, klarzumachen, dass eben Homosexualität unter Strafe gestellt wurde. Das heißt, man durfte sich nicht frei aussuchen, mit wem man Sex hat. Man durfte nicht zu seiner Identität stehen. Das heißt, Schwule wurden per se kriminalisiert. Das ging, da gibt es alle möglichen Stufen, von dass jemand nur verwarnt worden ist, bis hin, dass jemand wirklich im Gefängnis gelandet ist. Da wurden natürlich Biografien zerstört, weil man seinen Job nicht ausüben konnte. Gebrandmarkt. Weil man gebrandmarkt war in der Familie, am Arbeitsplatz. Und das ist wirklich ganz, ganz schlimm. Und vor allem konnten viele ja gar nicht ein glückliches Leben führen, indem sie ihre Sexualität, so wie viele andere, selbstverständlich ausleben. Sondern wenn überhaupt, war das heimlich und vieles mehr. Und das ist wirklich eine ganz, ganz schlimme Zeit gewesen. Und es ist eigentlich unglaublich, dass das so viele Jahre nicht aufgearbeitet worden ist. Und dafür kämpfen wir auch und setzen uns auch ein, dass es Forschungen gibt zu dieser Zeit. Wir wollen wissen, was ist da genau passiert, wie hat Staat mit Behörden und anderen Einrichtungen zusammengearbeitet. Auch vor allem die katholische Kirche hat hier kein Ruhmesblatt. Das nicht heißt, nur in diesem Bereich hat die katholische Kirche in diesem eben, Bereich. Genau, massive Einwirkungen auf die Moralvorstellungen, vor allem der Bundesrepublik. Und solche Moralvorstellungen finden sich natürlich auch immer wieder in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes und so weiter wieder. Und auch da wollen wir kämpfen, dass zum Beispiel das Bundesverfassungsgericht Urteile aufhebt. Das ist ungewöhnlich, aber es ist rechtlich nicht unmöglich. Und auch dort werden wir noch viele Auseinandersetzungen haben mit Staat, mit Parteien, mit Kommunen, dass wir sagen, hier muss aufgearbeitet werden und hier muss Recht neu gesprochen werden. Wir haben davon gesprochen, ihr hattet die Magnus-Hirschfeld-Tage. Erzählst du uns darüber, was ist da passiert? Ja, wir haben uns überlegt, wir wollen Magnus Hirschfeld eben den Menschen näher bringen, weil er ist vielen nicht bekannt, auch vielen Schwulen und Lesben nicht. Das ist normal, dass Menschen in der Zeitgeschichte manchmal verblassen. Hier lag es vor allem an den Nationalsozialisten und dass man auch, wie ich vorhin sagte, nach dem Zweiten Weltkrieg sich nicht eigentlich an diese Zeit erinnert hat, auf die man stolz sein könnte. Und deshalb wollen wir nun alle 2 Jahre in wechselnden Regionen Deutschlands an Magnus Hirschfeld, aber auch an Frauen und Männern in seinem Umfeld erinnern, das durchaus mit hohem Niveau, das darf auch boulevardesk mal sein, dass wir auch mit Kultur arbeiten, also dass wir ganz viele Formen finden über Kino, Lesungen, Diskussionen und so weiter, eben vor allem junge Menschen an Magnus Hirschfeld und vor allem, was dahinter steht, eben an eine freie Gesellschaft heranzuführen. Und die ersten Tage jetzt mit über 33 Veranstaltungen sind sehr gut verlaufen. Wir waren ja auch sehr froh, dass wir dich gewinnen konnten, zu unserem Festakt zu singen, das darf man hier ruhig mal sagen, und einen wundervollen Abend verbringen durften. Die Hirschfeld-Tage, wie gesagt, sind wichtig und auf die sollte auch Deutschland stolz sein, denn wir bekommen Briefe von New York bis in die Ukraine, von China bis in die Schweiz, wo Leute sagen, seid stolz darauf, was ihr in Deutschland erreicht habt, aber ruht euch natürlich keinesfalls aus, denn Diskriminierung kann jeden Tag vor der Tür stehen und geschieht auch weiter. Aber genau das Ausland macht uns eigentlich Mut, denn da gibt es ja Länder oder Regionen, da ist noch nicht mal ein homosexuelles Café, geschweige denn eine homosexuellen Bewegung denkbar. Und die schauen wirklich mit ganz großer Freude zu uns und hoffen auch, dass langfristig unsere Erfahrungen und unsere Arbeit auch auf ihre Regierungen überschwappt. Ich halte das auch für eine sehr wichtige Arbeit, weil Diskriminierung gibt es ja nicht nur wegen, wie du selbst gesagt hast, sexueller Orientierung. Und das muss einfach ein komplettes Umdenken in den Köpfen der Menschen passieren. Wie schön wäre es, wenn das auch einfach mal von Berlin ausgeht und wo ihr wirkt und wo ihr hoffentlich auch ein größeres Publikum erreichen könnt als nur die homosexuelle Welt. Es geht ja darum, die anderen davon einfach den Kopf zu öffnen, dass sie wissen, wir sind in erster Linie alles Menschen. Ich würde gerne noch mit dir weitersprechen über Magnus Hirschfeld, über die Bundesstiftung, deine Arbeit. Und dann musst du mir auf jeden Fall mal erklären, was Intersexualität ist. Aber vorher habe ich mir von deiner Musikliste einen ganz wunderbaren Song von Adam Green ausgesucht. How can you mend a broken heart? Wie kann man ein gebrochenes Herz wieder kitten? Wir werden uns darüber unterhalten, während das Lied spielt. Sie hören die Vivian Kanner Show bei King FM aus dem wilden, wilden Westen Berlins. Sie hören die Vivian Kanner Show aus dem wilden Westen Berlins. Zu Gast bei mir Jörg Litwinschuh von der Bundesstiftung Magnus Hirschfeld. Wir haben schon so viel über diesen tollen Mann gehört, über seine Arbeit, über sein Wirken und nicht zuletzt über den tollen Mann, der neben mir sitzt, über seine Arbeit und sein Wirken und deinen Einsatz für diese Bundesstiftung. Du kämpfst dafür seit 15 Jahren. Ja. Du hast mir in unserem Vorgespräch erzählt, dass ihr auch einen Spielfilm plant über Rudolf Bratzter. Wer war Rudolf Bratzter? Wir haben ja den Auftrag und den Willen, dass wir Menschen, ja, Geschichte erzählen. Und Geschichte kann man nicht authentisch erzählen, wenn die Menschen erzählen und zu Wort kommen und wir sie erleben, die in der Vergangenheit gelebt haben. Aber wie so häufig gibt es über bedeutende Menschen aus unterschiedlichen Gründen entweder kein Filmmaterial oder es sind Dinge verloren gegangen oder man hat keine Tagebücher mehr oder ähnliches. Und durch einen Glücksfall ist man vor einigen Jahren auf Rudolf Bratzter aufmerksam geworden, ein Mann, der in Lothringen 50 Jahre gelebt hat. Er ist vor einigen Jahren hochbetagt, ich glaube 97-jährig verstorben. Und er gilt als einer der letzten homosexuellen Holocaust-Überlebenden. Und es war ein Glücksfall, dass er sich an den regierenden Bürgermeister von Berlin gewandt hat, denn wir dachten alle, es gäbe, außer wenige andere Personen, die aber nicht hauptsächlich wegen Homosexualität verfolgt wurden, dachten wir, es gäbe keinen Zeitzeugen mehr. Und als das Mahnmal für die ermordeten Juden Europas entstanden ist und einige Jahre danach ein weiteres kleines Denkmal für die verfolgten Homosexuellen im Tiergarten, stand wohl in einer der Berliner Zeitungen ein Bericht, dass es keinen homosexuellen Überlebenden mehr gab. Das hat eine Nichte dieses Rudolf Bratzter gelesen, es ihm nach Frankreich geschickt und er hat sich an den regierenden Bürgermeister gewandt und gesagt, es gibt mich noch. Und dann hat dieser Mann, der weit über 90 Jahre alt war, sich bereit erklärt, sich von einem Filmteam begleiten zu lassen. Und Holger Wittekind, ein Regisseur und Filmemacher, hatte dann einige Wochen lang Herrn Bratzter zu verschiedenen Lebensstationen durch ganz Europa begleitet und er ist auch danach verstorben. Aber dadurch ist jetzt über 40 Stunden ganz fantastisches Filmmaterial über einen Menschen entstanden, wo wir nun sagen, das ist so eine wichtige Lebensgeschichte, das ist so rührend, aber auch so erfolgreich verlaufen, trotz dieser grauenhaften Erfahrungen im Nationalsozialismus, dass daraus fast jeder Mensch etwas lernen kann. Und deshalb versuchen wir nun, mit vielen weiteren Menschen aus der Wirtschaft, aus dem Filmgeschäft, Gelder zu sammeln, um daraus einen Kinofilm zu machen. Was der richtige Weg ist, wissen wir noch nicht genau. Wir verhandeln gerade mit unterschiedlichen Partnern. Wichtig ist nur, wir brauchen eben viel Geld, um daraus auch einen attraktiven Film zu machen. Könnte auch sein, dass Filmförderungen oder andere Personen eben Geld geben. Wichtig ist eben nur vor allem, dass wir eben über Rudolf Bratzter überhaupt mal aufklären. Das war ein Mann, der im heutigen Thüringen aufgewachsen ist, dessen Eltern aus Tschechien stammten. Und er hat eben, wie gesagt, im thüringischen Altenburg gelebt. Und wenn man schaut, wie er bereits vor 80 Jahren dort in Altenburg gelebt hat, weil es dort bereits in dieser kleinen thüringischen Stadt an homosexuellem Leben gab, das ist eigentlich eine kleine, eine Beispielstadt für viele tausend andere Städte, dann sieht man, dass homosexuelles Leben eigentlich zu jeder Zeit bestand. Zum Teil im Verborgenen, zum Teil mehr oder minder offen. Und lange Rede, kurzer Sinn, der Rudolf Bratzter ist leider im KZ gelandet, in Buchenwald. Homosexuelle galten ja eigentlich fast als die niederste Stufe, wurden selbst oft unterhalb der Opfer in den Konzentrationslagern weiter diskriminiert oder wurden in Steinbrüche und so weiter geschickt, weil man hofft, dass sie dort zu Tode kommen. Bratzter hat unglaublich heftige Schicksale erlebt, beschreibt das sehr authentisch, hat es aber immer wieder geschafft zu überleben und hat auch noch dann nach dem Konzentrationslager den Mut gefunden, ganz neu ein Leben aufzubauen, hat 50 Jahre noch mit seinem Freund zusammengelebt, hat ein kleines Haus in Lothringen im Elsass gebaut und war Dachdecker. Also es ist einfach ein Mann, der sagt, das Glück kam stets zu mir. So heißt auch das Buch, das Alexander Zinn über ihn geschrieben hat. Ein sehr empfehlenswertes Buch. Und wie gesagt, wir haben es vielen Menschen schon Filmausschnitte gezeigt. Und da sagen sowohl junge Heterosexuelle als auch Lesben und Schwule, das berührt uns alle. Und da können wir viel davon lernen, was dieser Mann an Lebensmut hatte und wie er in dieser Diktatur überlebt hat. Und deshalb hoffen wir, dass dieses Filmprojekt gelingt. Ich bin mir sicher, dass ihr das hinbekommt. Ich würde sagen, wir machen ein bisschen Musik und dann will ich, dass du mir endlich erklärst, was intersexuell ist. Heute zu Gast bei mir Jörg Litwinschuh. Sie hören die Vivian Kanner Show aus dem wilden, wilden Westen Berlins. Jetzt möchte ich aber wirklich wissen, was Intersexualität ist. Also um das ein für alle Mal aufzuklären. Homosexualität ist klar. Liebe zum gleichen Geschlecht. Transsexuell ist, man ist im Körper eines Mannes, fühlt sich aber als Frau. Also wie gesagt, die Homosexualität ist schon sehr gut beschrieben. Das heißt eben gleichgeschlechtliche Sexualität oder Liebe, Mann zu Mann, Frau zu Frau. Aber auch da muss man sehen, da gibt es ganz, ganz viele Zwischenstufen. Auch ein Wort, das Magnus Hirschfeld geprägt hat, der damit auch sagen wollte, dass wir auch gar nicht so sehr in Kategorien denken sollen. Jetzt müssen wir aber alle in Kategorien trotzdem denken, um Dinge im Leben zu beschreiben. Schubladen. Genau, damit bringen wir uns selbst in Schubladen. Das ist so ein bisschen das Dilemma. Ich hoffe, dass man irgendwann mal nicht mehr über diese Kategorisierung sprechen muss, aber man braucht sie auch zum Teil, um auch Menschen zu helfen. Von Transsexualität, auch dort gibt es ganz, ganz viele Formen, spricht man vor allem als Beispiel, wenn jemand sich im falschen Körper fühlt. Das heißt, er ist zum Beispiel ein Mann, fühlt sich aber als eine Frau. Dann gibt es viele Möglichkeiten, dass man sagt, man gleicht das Geschlecht an. Dort gibt es heute inzwischen Möglichkeiten über Operation und medikamentöse Behandlung, eben zum Beispiel aus einem Mann genau eine Frau zu machen oder umgekehrt. Es gibt auch Menschen, die sagen, ich empfinde zwar, dass ich im falschen Körper bin, aber ich brauche diese Geschlechtsangleichung nicht. Trotzdem finden wir es wichtig, dass Menschen, die aber auch äußerlich ihrem Inneren entsprechen wollen, dass man sie auf diesem Weg begleitet. Deshalb gibt es das Transsexuellengesetz zum Beispiel, mit Personenstandsänderung und vielen Dingen mehr, das eben auch rechtlich regelt, unter welchen Bedingungen das Menschen tun können. Okay. Man muss ja auch bedenken, es könnte ja auch Phasen geben, wo man sagt, das musst du dir gut überlegen, weil das ist nicht umkehrbar und so weiter. Und deshalb versucht der Staat natürlich schon, dort eben auch das in etwas Rechtliches zu packen, was sehr, sehr schwierig ist. Wird das von den Krankenkassen unterstützt? Nach bestimmten Prüfungen bis hin zu, dass es psychologische Gutachten geben muss und ähnliches, wird das dann auch von den Krankenkassen übernommen. Okay. Aber es ist nicht so einfach, wie es gerade klingt. Da leiden viele Transsexuelle sehr, erstmal sich klar zu werden, wer bin ich, an wen kann ich mich wenden, wer kann mich dort gut begleiten. Da gibt es auch unterschiedliche Strömungen in der Psychologie oder in der Medizin, die dann auch häufig dann auf dem Rücken der Betroffenen ausgetragen werden. Aber kann man sagen, dass diese Kategorisierung Magnus Hirschfeld bereits ergründet hat? Ja, Magnus Hirschfeld war dort auch schon vor 100 Jahren weiter, als wir zum Teil heute sind. Und deshalb ist es ja auch wichtig, dass eine Stiftung, die sich auf Magnus Hirschfeld beruft, auch Trans- und Intersexuelle auf Augenhöhe integriert. Und Intersexualität, auch da gibt es ganz, ganz viele Formen. Ich will nur mal ein Beispiel nennen, worunter viele Intersexuelle leiden. Es kann vorkommen, dass, so hat es die Natur gewollt, dass eben Babys auf die Welt kommen, die man nicht eindeutig einem Geschlecht zuordnen kann. Sei es, weil sie beide Geschlechtsmerkmale haben oder der Penis ist nicht so ausgeprägt, dass es direkt wie ein Junge wirkt, oder die Scheide ist nicht so direkt ausgeprägt, dass man von einem Mädchen sprechen könnte. Und das wurde eigentlich über Jahrhunderte entweder totgeschwiegen oder man hat angleichende Operationen im ganz frühen Kindesalter durchgeführt. Und das kann zu ganz, ganz grausamen Folgeschäden führen, nämlich wenn zum Beispiel eine Angleichung vorgenommen worden ist, die das Kind in der Pubertät plötzlich gar nicht als solche empfindet. Als Beispiel, das Baby kam unklar zur Welt, man hat es als Jungen operiert und in der Pubertät merkt aber diese Person, sie ist ein Mädchen und man hat ihr aber zu einem Penis verholfen. Und so kann man ganz viele sich andere Dinge vorstellen. Deshalb wirbt man inzwischen dafür in der Wissenschaft, in der Psychologie, dass man eben möglichst diese Angleichungen noch nicht durchführt. Dazu gehört auch viel Mut, dass Eltern eben diesen Schritt gehen und das Kind entwickeln lassen. Das hat ja ganz viele Auswirkungen in der Schule und vieles mehr. Wir hatten gerade in Berlin einen Fall, wo ein Kind eigentlich fast in Zwangspsychiatrie gekommen ist, weil es eben sich als Mädchen gefühlt hat, aber eigentlich als Junge gilt und selbst die Behörden, kann man sagen, gegen das Kindeswohl entscheiden. Auch solche Fälle gibt es immer wieder, weil es einfach an Wissen fehlt über Intersexualität. Kann man sagen, dass durch die Bücherverbrennungen am Bebelplatz, wo du ja vorher gesagt hast, dass auch viele Schriften von Magnus Hirschfeld ins Feuer geworfen wurden, kann man sagen, dass wissenschaftliche Erkenntnisse verloren gegangen sind, die damals bereits gemacht wurden von Hirschfeld und seinen Leuten? Man kann es in der Verdichtung definitiv so sagen. Vor allem kann man seit dieser Zeit mit diesen Themen, die ich gerade angesprochen habe, in der Wissenschaft kaum Karriere machen. Das heißt, es ist fast diese Infrastruktur, die es bis in die 1933er Jahre gab, die ist bis heute nicht wieder aufgebaut worden. Und deshalb will ja auch die Bundesstiftung Magnus Hirschfeld, auch wenn wir sicherlich Jahre dafür brauchen werden, an diese Erfolge anknüpfen. Und wir hoffen, dass wir mal, ich kann jetzt keinen Zeitraum nennen, aber es wird lange dauern, mal wieder ein Magnus Hirschfeld-Institut haben, wo Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler forschen, wo es Stipendiatsprogramme gibt, gerne für Menschen aus aller Welt, wo man an Archiven, in Archiven stöbern kann, wo man natürlich heute mit den neuesten Möglichkeiten alles digital übers Internet abrufen kann und vieles mehr. Denn das, was verloren gegangen ist, das muss zum Teil neu erarbeitet werden. Da fängt man zum Teil wieder bei Null an. Und vor allem soll das ja auch in die Zivilgesellschaft hineinwirken. Denn es hat dann auch, wenn man diese Erkenntnisse hat, Auswirkungen auf die Medizin, Auswirkungen auf die Psychologie und auf das gesamte Leben, bis in die Schulbücher, die ja auch ganz stark heteronormativ sind, also nur das verschiedengeschlechtliche wie die Ehe und solche Dinge vorgeben. Ich finde Schulbücher eigentlich eher geschlechtslos. Sie hören die Vivian Kanner Show, heute zu Gast bei mir Jörg Litwinschuh von der Magnus Hirschfeld Bundesstiftung. Sie hören die Vivian Kanner Show, heute zu Gast bei mir Jörg Litwinschuh von der Bundesstiftung Magnus Hirschfeld. Wenn ich mich zurückerinnere an meine Schulzeit, fand ich sie immer sehr geschlechtslos eigentlich. Also auch die Bücher, die man im Deutschunterricht oder so gelesen hat, da hat man das irgendwie nicht so auf dem Schirm gehabt, Homosexualität. Also es war, wenn ich mich erinnern kann, wie ich zur Schule gegangen bin, nie Thema in der Schule. Da sprichst du ein sehr wichtiges Thema an. Wenn überhaupt, wird ja über Sexualität häufig nur im Sexual- oder Biologieunterricht gesprochen. Heutzutage wird das gemacht? Ja. Es steht in vielen Lehrplänen als verbindlich drin, aber was im Lehrplan steht, muss noch lange nicht umgesetzt werden. Das wird wenig überprüft. Und ein Lehrer, der in diesem Bereich nicht fit ist oder eine Lehrerin und das nicht selbstverständlich rüberbringt, macht natürlich das ganze Thema kaputt. Wenn ein Lehrer selbst Angst vor dem Thema Homosexualität hat, wie soll er dann seinen Schülerinnen und Schülern klar machen, dass es eine ganz selbstverständliche Identität oder Lebensform sein kann? Und dann ist der ganze Brei, sage ich mal, schon verdorben. Ich glaube, dass das Problem einfach ein bisschen ist, gerade in einer Stadt wie Berlin, dass Kinder mit Migrationshintergrund, gerade aus der muslimischen Welt, eine extrem mittelalterliche Ansicht, was Homosexualität betrifft, haben. Und wenn die dann in der Schule das Wort schwul eigentlich als Schimpfwort oder du schwuler Jude, ist eigentlich so das markanteste Schimpfwort im Schulbereich. Ich glaube, da muss angesetzt werden, dass die Lehrer da einfach einschreiten und genau diesen Leuten, die eben schwuler Jude oder einfach du schwuler oder was weiß ich, als Schimpfwort nehmen, da den Aufklärung leisten, weil ich glaube, dass die Gefahr der Aufklärung in einer, sage ich mal, in der deutschen Gesellschaft schon ein bisschen weiter ist. Aber jetzt durch die großen Migrations-, Integrations-, was auch immer Probleme, da fehlt so ein bisschen da auch die Aufklärung. Und das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema, glaube ich. Grundsätzlich teile ich die Einschätzung, würde das aber aus meiner Sicht anders gewichten, denn ich habe zum Beispiel bis 2005 das Zentrum für Migranten, Lesben und Schwule in Berlin geleitet. Und habe dadurch einen Einblick in den Islam bekommen, den ich vorher nicht hatte, weil ich Katholik bin, aus Westdeutschland stamme, wo ich herkomme, aus einem kleinen Dorf im Saarland, da gab es gar keine Migranten. Und ich muss erstmal sagen, der Islam ist eine unglaublich tolerante Religion. Auf jeden Fall. Wenn er nicht politisch missbraucht wird, so wie viele andere Religionen auch. So ist es. Und ich habe viele, zum Beispiel homosexuelle Türkeistämmige oder Männer und Frauen aus dem Iran und so weiter kennengelernt, wo ich unglaublich großen Respekt hatte, dass die Familien die Homosexualität akzeptiert haben. Obwohl sie große Probleme damit hatten, dass bestimmte Suren im Koran das verbieten oder sogar man das als Todesstrafe oder ähnliches auslegen könnte. Aber sie haben gesagt, es gibt so viele andere Stellen im Koran, die für Liebe und Integration sprechen, dass wir das trotz großer Bauchschmerzen akzeptieren. Deshalb müssen wir aufpassen in unserer Gesellschaft, dass wir nicht glauben, es sei ein Problem zum Beispiel von Muslimen. Ich glaube, es ist grundsätzlich ein Problem der Bildung. Egal, welche Konfession die Menschen sind, alles ist ein Problem der mangelnden, nicht existenten Bildung. Weil gebildete Menschen würden da, glaube ich, keine Ressentiments leben oder haben. Absolut richtig. Und wir haben ja auch einen Bildungsauftrag als, in Anführungszeichen, als Bundesstiftung. Dennoch, diese Wissensvermittlung alleine, das merke ich immer wieder durch meine vielfältige, auch ehrenamtliche Arbeit zum Thema Homosexualität, Bildung allein reicht leider nicht. Es muss auch zur Begegnung kommen. Kann man denn nicht Leute losschicken, die im Rahmen des Sozialkundeunterrichts, des Biologieunterrichts, was auch immer, von der Magnus-Hirschfeld-Stiftung in Berliner Schulen gehen, auch in Brennpunkte, soziale Brennpunkte gehen und Aufklärungsarbeit leisten und das nicht vielleicht verklemmten Lehrern überlassen, die ja auch schon Probleme haben, Sexualkunde zu vermitteln, ja. Diese Projekte gibt es bereits und auch sehr, sehr gute. In Berlin zum Beispiel Abi Queer ist so ein Schulaufklärungsprojekt. Oder ein Projekt auch für die Erwachsenenbildung ist Kombi. Es gibt in Deutschland ganz, ganz viele hervorragende Schulaufklärungsprojekte zum Thema Homosexualität. Auch als einer der ersten Förderungen haben wir auch die Vernetzung dieser Schulaufklärungsprojekte vor wenigen Wochen finanziell gefördert. Es scheitert aber häufig daran, dass man gar nicht in die Schulen kommt. Weil die Direktion, weil die Direktoren das nicht möchten oder weil es die Eltern nicht möchten. Und daran sieht man häufig, dass häufig selbst die Lehrer oder die Schüler viel weiter sind als die Schulleitungen, die nämlich aus Generationen stammen, wo sie eben geprägt worden sind durch eben diese unglaubliche Diskriminierung von Homosexuellen. Deshalb hoffe ich, dass das fast auch ein Generationenproblem ist, weil zum Teil Schüler weiter sind als ihre Lehrer, vor allem auch durch das Internet. Aber diese Begegnung ist ganz, ganz wichtig. Deshalb sagen wir, Schulaufklärung ist sehr, sehr wichtig. Aber wie gesagt, häufig sind die Schulleitungen, die Gatekeeper, die das gar nicht möchten. Wir machen jetzt ein bisschen Musik. Mit Musik geht dir alles ein bisschen leichter. Und dann möchte ich weiter mit dir sprechen über die Ziele der Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft und vielleicht noch mal ein bisschen über diesen unsäglichen Paragraph 175. Sie hören die Vivian Kanner Show aus dem wilden Westen Berlins. Love, talk and good music. Die Vivian Kanner Show auf King FM. Sie hören die Vivian Kanner Show. Heute zu Gast bei mir Jörg Littlenschuh, der Geschäftsführer der Bundesstiftung Magnus Hirschfeld. Wir haben über Magnus Hirschfeld gesprochen, aber wir haben gar nicht über Jörg Littlenschuh gesprochen. Erzähl mir, wer bist du eigentlich? Ja, ich bin ein lebensfroher 43-jähriger Mann. Das kann ich bestätigen. Hans Dampf in allen Gassen werde ich zumindest oft ein geschrieben. Sonnenschein. Und ich stamme aus dem Saarland, bin mit Leib und Seele Saarländer und entsprechend da auch allen Klischees, dass man auch an seiner Scholle haften bleibt. Obwohl ich jetzt über 20 Jahre von zu Hause weg bin, bin ich sehr stark noch an meine Familie, an meine Heimat gebunden. Und ich stamme aus einem kleinen Kurort, der heißt Weißkirchen im Schwarzwälder Hochwald. Ist zwar nicht Schwarzwald, wird aber wegen der Fichten und Tannen so genannt. Ein Ausläufer des Hunsrück. Man kann sich das vorstellen zwischen Saarbrücken und der rheinland-pfälzischen Stadt Trier. Und genau dort ist eigentlich mein Engagement entstanden, mich dafür einzusetzen, dass wir Schwule, Lesben, Trans und Intersexuelle auch unseren Platz in der Gesellschaft haben sollten. Denn ich bin ganz, ganz früh mit homosexuellen Feindlichkeit konfrontiert worden. Das hat mein Leben massiv geprägt. In der Schule, auf dem Spielplatz, ein klein wenig im weitesten Familienumfeld, auch wenn ich selbst eine sehr liberale Familie habe, was man vielleicht gar nicht glauben mag, weil ich eine sehr streng gläubige, katholische Familie entstamme. Und da war das Saarland vor zwei Jahrzehnten noch weit anderen Regionen hinterher. Und ich habe einfach sehr, sehr früh gemerkt, dass ich homosexuell bin, auch wenn ich das damals gar nicht in Worte fassen konnte. Also definitiv bereits als Kind. Und habe eben auch ganz früh erfahren, dass eben Menschen, die so sind wie ich, ausgegrenzt werden. Durch diesen Paragraph 175? Oder? Den gab es zu meiner Zeit nicht mehr. Der ist zum Glück in der scharfen Form abgeschafft worden, als ich geboren bin. Du hast vorher schon mal das mit der scharfen Form erwähnt. Das heißt, in einer abgeschwächten Form gab es ihn noch länger? Es gab ihn noch bis 1994. Das heißt, dann wurde man eben noch bestraft, wenn man selbst als gleichgeschlechtlicher Mann über 16 Sex hatte. Da hat man es noch mit Jugendschutz und anderen Dingen begründet. Aber in dieser heftigen, kriminalisierenden Form bestand er eben bis 1969. Sprechen wir aber weiter über deine Erziehung, dein Aufwachsen. Und mich hat eben geprägt. Zum einen als junger Mann habe ich ganz, ganz viel mit meinem Großvater gestritten, der im Krieg war, habe ihm sehr, sehr viele Vorwürfe gemacht, obwohl er aus meiner Sicht zwar nicht antisemitisch war, aber hat mir einfach ganz viele Gräuelgeschichten erzählt, die er erlebt hat als junger Soldat. Wehrmachtssoldat. Genau. Und damals habe ich eben ganz, ganz viel mit ihm gestritten und geschimpft, was mir heute schon fast leid tat, weil ich erst heute begreife, wie auch Millionen von Soldaten ja in eine Maschinerie getrieben worden sind, wo sie sich kaum als einfache Bauern, kann man fast sagen, befreien konnten. Welcher Jahrgang war dein Großvater? Ich weiß es gerade nicht mehr genau. Ich glaube, in den 20er Jahren. Ich kann es nicht mehr genau sagen. Das heißt, er war ein Kind und ist sozusagen er war ein junger Mann, genau. In diese Gehirnwäsche-Maschinerie der Nationalsozialisten einfach reingewachsen Und ich glaube, dass man diesen Menschen keinen Vorwurf machen darf. Und deshalb, wie gesagt, bin ich zwar sehr froh, dass ich Großvater erleben durfte im Sinne der Diskussion, schäme mich aber heute auch ein klein wenig, was ich ihm alles vorgeworfen habe. Ich habe auch mal mit ihm in einem Wald während eines Waldspaziergangs so gestritten, weil mir seine Antwort nicht passte, dass ich ihn im Wald stehen ließ und nach Hause gegangen bin, wo ich heute denke, das war schon anmaßend. Also das hat mich geprägt. Ich habe mich ganz intensiv mit Antisemitismus beschäftigt. Und dann habe ich ganz früh erfahren den Begriff 175 und wusste gar nicht, was das ist. Denn meine Mutter sagte irgendwann mal zu mir, vor diesem Mann da musst du dir Acht geben, das ist ein 175er. Denn so hatte man... Wie alt warst du da? Da war ich vor der Pubertät. Ich sage vielleicht 11, 12 Jahre. Daran erinnere ich mich sehr, weil ich habe bereits gemerkt, dass ich mich für Männer oder für Jungs interessiere. Und dann habe ich gehört, dass eben diese Männer oder Jungs, die so fühlen wie ich, als 175er bezeichnet wurden. Ich wusste gar nicht, was das ist. Nur es hatte eben so eine Konnotierung sprachlich vom Duktus, dass das irgendwas Schlimmes sein wollte. Und so wollte ich nicht sein. Deshalb hat ganz vieles in diesem Umfeld, ohne jetzt da meiner Mutter zu nahe zu kommen, mir schon früh klar gemacht, das ist irgendwas, was ich nicht sein will. Stigmatisiert. Ganz kleinen Beispiel erklären, wie man eben schon durch so einfache Dinge Kindern klar machen kann, ja, oder ganz böse Dinge in die Welt pflanzt. Wir wissen ja, was passiert, wenn Menschen Nummern gegeben werden. Ja. Mit Nummern beschriftet oder stigmatisiert werden. Das nur nebenbei. Und da habe ich bereits, kann man sagen, begonnen in der Pubertät mich mit 175 zu beschäftigen, weil ich wissen wollte, was das ist. Und da wurde eigentlich die Keimzelle meines Engagements gegründet, eben gegen Unrecht aufzubegehren. Und da habe ich es meinen Eltern in den vergangenen Jahrzehnten auch nicht leicht gemacht, weil ich eben sehr heftig gekämpft habe für die Gleichstellung im Dorf, aber auch bundesweit. Und das war sicherlich dann nicht leicht für meine Eltern, weil sie das, was ich in die Welt verkündet habe, zum Teil im Kleinsten verteidigen mussten oder sich dem stellen mussten, weil Freunde, Gesellte, Angehörige, Leute auf dem Friedhof, in der Gemeinde, der Pastor nachgefragt haben. Und auch da habe ich großen Respekt, dass sie das so tapfer dann auch verteidigt haben. Und dann, wie ging dein Weg weiter? Ich habe Abitur gemacht, habe eine Ausbildung als Werbeassistent gemacht, weil ich eben sehr mich für kreative Dinge, PR und Werbung interessiere und habe dann in Hannover Medienmanagement studiert, habe meine Berufslaufbahn bei der Metro AG in Köln im Warenhausbereich begonnen und bin dann über viele Stufen immer wieder im Bereich Internet, Lobbying, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit unterwegs gewesen. Habe mich parallel weiter ehrenamtlich für die Gleichstellung von Schwulen und Lesben engagiert. Und irgendwann gab es einen kleinen Bruch. Das war im Jahr 2000, wo ich gesagt habe, das reine Karriere machen in der Wirtschaft füllt mich nicht aus. Und dann habe ich mich beim Lesben- und Schwulenverband in Deutschland als Geschäftsführer für Berlin-Brandenburg beworben, bin genommen worden und bin so dann plötzlich hauptberuflicher Lobbyist geworden. Danach war ich einige Jahre freiberuflich Berater auch für diese Themen und habe mich dann im vergangenen Jahr eben für den Vorsitz der Bundesstiftung Magnus Hirschfeld beworben und wurde genommen, was mich natürlich auch sehr, sehr gefreut hat. Aber du hast mit deinem Einsatz überhaupt diese Stiftung mit ins Leben gerufen. Habe ich das so richtig verstanden? Ich habe, wie ich es vorhin sagte, mit vielen Frauen und Männern einen Teil dazu beigetragen, denn diese Stiftung war bereits schon mal vor 10 Jahren im Gespräch. Dort sollte sie als öffentlich-rechtliche Stiftung installiert werden. Dadurch musste es einen Bundestagsbeschluss geben. Das ist aber im Bundesrat gescheitert, aus unterschiedlichen Gründen. Deshalb, wie gesagt, da haben viele für gekämpft, viele Jahre Bündnis 90 Die Grünen, wie ich vorhin sagte, viele schwule und lesbische Historikerinnen und viele andere mehr. Aber in den letzten Jahren habe ich, wie gesagt, schon mit einigen Frauen und Männern dort massiv auch politische Lobbyarbeit geleistet. Und deshalb hoffe ich auch, dass wir einen kleinen Beitrag dazu leisten konnten, dass dann Angela Merkel sich endlich outet. Angela Merkel, Frau Leuthauser-Schnarrenberger und andere, auch vor allem starke Frauen in der Regierung, hier sich durchgesetzt haben. Wir haben noch nicht über Asexualität gesprochen, aber das ein andermal. Sie hören die Vivian Kanner Show bei King FM aus dem wilden, wilden Westen Berlins. Sie hören die Vivian Kanner Show, heute zu Gast bei mir Jörg Litwinschuh von der Bundesstiftung Magnus Hirschfeld. Das heißt, die Stadt Berlin, die ja einen schwulen Bürgermeister hat, der vor seiner Wahl den mittlerweile Kultspruch gebracht hat, ich bin schwul und das ist auch gut so. Wie bist du nach Berlin oder seit wann bist du in Berlin? Ich bin 1999 mit meinem damaligen Lebensgefährten und heutigen Mann Thorsten nach Berlin gezogen. Wir sind seit 18 Jahren ein Paar. Ich wollte immer schon als Kind nach Berlin. Ich weiß noch, dass ich als Kind Briefmarken gesammelt habe. Mein Vater hat immer gesagt, die Westberliner Briefmarken werden mal viel Geld wert, weil es wird irgendwann eine Wiedervereinigung geben. Und das habe ich gar nicht verstanden. Und mein Vater war da sehr weitsichtig. Hast du auf ihn gehört? Inwiefern? Dass du die Westberliner Briefmarken sammelst? Nein, ich fand Briefmarken sammeln dann schon in der Pubertät langweilig und habe sie alle verkauft oder weggeworfen und mich eher meiner großen Leidenschaft der klassischen Gitarre gewidmet. Aber wie gesagt, Berlin war für mich immer ein Traumziel. Dort wollte ich leben und will auch alt werden. Aber aus beruflichen Gründen war ich vorher in anderen Städten. Ich habe in Hamburg gelebt, in Hannover, in Essen, in Köln. Das waren noch alle wunderbare Stationen, aber mein Herz schlägt für Berlin und hier will ich eigentlich auch sterben. Das heißt, du bist nach dem Mauerfall in die Stadt gekommen. Wie findest du die Stadt? Du kanntest sie ja wahrscheinlich auch schon vor dem Mauerfall. Wie findest du den Wandel dieser Stadt? Ich mag Berlin deshalb so, weil die Stadt auch meiner Psyche entspricht. Es ist eine hässliche und schöne Stadt zugleich. Sie hat Narben und Wunden, die ich selbst auch am Körper trage, aus unterschiedlichen Lebensgeschichten. Sie hat Verrückte und Normale, sie zieht Kreative an. Hier kann man sich wirklich austoben. Hier ist für jeden eine Nische, für den Reichen, für den Armen, für den Klugen, für den weniger Bemittelten. Das Schöne ist einfach in Berlin, dass hier so viele spannende Menschen zusammenkommen, dass wir trotz dieses schwierigen Erbes stolz auf diese Stadt sein können. Ja, dass hier einfach auch sehr, sehr spannende Menschen leben, die Impulse tragen. Vor allem, dass es eine sehr, sehr internationale Stadt geworden ist. Sie hätte sich städtebaulich ein bisschen attraktiver entwickeln können. Ich bin kein Freund dieser Rekonstruktionen wie des Stadtschlosses und anderer Dinge. Mein Ziel wäre es zum Beispiel gewesen, dass man aus dem Palast der Republik, eine Schande, dass man diesen abgerissen hat, ein weltweites Zentrum der Demokratie macht mit Ausstellungen oder anderen Dingen. Das konnte nicht schnell genug gehen, dass der wegkommt. Da hat man auch kein gutes Signal Menschen aus Ostberlin oder aus früheren Ostberlin oder den neuen Bundesländern gegeben. Sowas mag ich nicht. Wie gesagt, gerade im Bereich der Architektur, da müsste Berlin ganz andere Impulse bekommen. Aber kulturell ist es sonst, wem muss ich das sagen, eine ganz, ganz spannende Stadt. Vor allem wegen der Menschen, die sich hier ausprobieren können. Und das, ja, das beflügelt mein Leben. Da sind wir ja wieder so ein bisschen bei dem Punkt, wo ich vorher gesagt habe, weil wir befinden uns ja jetzt wieder in den 20er Jahren. Und vor 100 Jahren, in den 20er Jahren, war Berlin der Mittelpunkt der Erde. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, wie ich vorher schon gesagt habe, dass, also man kann das auf die eine Art sagen, die alten Seelen kommen zurück, oder man kann es auf die andere Art sagen, Berlin entwickelt sich wieder zu dem, was es vor 100 Jahren vor dem Krieg oder zwischen den beiden Weltkriegen war, nämlich ein kulturelles, innovatives, aber auch wissenschaftliches Zentrum der Welt. Alles guckt auf Berlin. Viele sind neidisch auf Berlin, was man aus anderen großen deutschen Städten hört. Leider. Aber Neid, das ist ein anderes Thema für eine eigene Sendung, würde ich sagen. Ich freue mich so, dass du heute hier bist und wir reden noch ein bisschen weiter, aber jetzt machen wir erstmal Musik. Du hast auf deiner Musikliste Frank Schöbel, ein in der DDR sehr bekannter Sänger, Gold in deinen Augen. Was hat das mit diesem Lied auf sich? Also ich bin als westdeutscher und saarländisches Kind erst 1989 auf Frank Schöbel aufmerksam geworden, als er gerade am Tag des Mauerfalls der Film Coming Out in Berlin uraufgeführt wurde. Und das war ein beeindruckender und ist bis heute ein beeindruckendes künstlerisches Werk über das Coming Out eines schwulen Lehrers in Berlin. Und dort hat eben Frank Schöbel, ganz viele Schöbel-Lieder wurden in diesem Film gesungen, unter anderem Sand in meinen Augen. Das ist ein fantastisches Lied, auch wenn ich sonst nicht auf Schlager oder andere Dinge stehe. Und deshalb hat mich dieses Lied bis heute geprägt. Und den Film habe ich mir, glaube ich, schon 30 Mal angeschaut. Der Schauspieler oder viele der Schauspieler sind da weiterhin sehr erfolgreich. Und so bin ich eben über Frank Schöbel auch an viele andere DDR-Künstlerinnen und Künstler herangekommen, habe mich mit denen beschäftigt und das hat mich auch musikalisch bereichert. Lieber Jörg, wie alle meine Gäste habe auch ich dich gebeten, mir ein Gastgeschenk mitzubringen. Und jetzt bin ich mal gespannt, was du mir mitgebracht hast. Neben all der tollen Musik und deiner Persönlichkeit, hier liegt ein verpacktes Päckchen. Soll ich das jetzt aufpacken? Ja, bitte. Okay, dann raschelt es jetzt mal kurz. Nur Vorsicht, es sind drei Teile. Es sind drei Teile. Es ist schön eingepackt mit einer grünen Schleife in einem Anthrazit. Anthrazit. Oh, woher wusstest du das? Also ich kann vielleicht überleiten für den Hörer. Ich bin ein großer Fan des Bauhauses und mein Mann und ich besitzen auch in Berlin-Lichterfelde ein Bauhaus-ähnliches Townhaus. Und wir sind eben Minimalisten. Ich sammle seit vielen Jahren Kerzenleuchter. Jetzt hast du nichts aus meiner Sammlung bekommen, das behalte ich ja auch. Aber ich habe eben Dutzende von unterschiedlichen Formen von Kerzenhaltern. Und ich liebe Kerzen, und, wie du unschwer in meiner Wohnung sehen kannst. Ich liebe vor allem eben sehr minimalistische Dinge. Auch unser Haus ist ganz minimalistisch eingerichtet. Deshalb habe ich auch dir drei Kerzenleuchter mitgebracht, die fast wie kleine Bauhaus-Metalldosen wirken, die damit das Licht auf seine Einfachheit reduzieren. Und diese drei kleinen Kerzenleuchter sollen dir eben auch einen schönen Weg leuchten. Das ist so schön gesagt und da freue ich mich sehr, weil ich liebe Kerzen über alles und meine Freunde wissen, wenn sie gar nicht wissen, was sie mir schenken sollen, mit einer Kerze kann man mir immer eine große Freude machen und du siehst, es sind ganz viele Teelichter und Lampen und es muss mal abends herkommen. Am Ende jeder Sendung, und wir sind leider nun auch schon am Ende der Sendung, meines Erachtens sehr interessanten, informativen Sendung angelangt, ich bitte meine Gäste immer, am Ende so eine Art Lebensmotto den Hörern mitzugeben. Also mein Lebensmotto ist sehr einfach, nämlich sei du selbst. Ich versuche, ich selbst zu sein, das eine Riesenherausforderung ist, weil wir alle Rollen spielen müssen, um in dieser Gesellschaft zu bestehen. Und ich versuche auch mit meiner neuen Funktion, ich selbst zu sein. Und vor allem, das ist eine große Herausforderung, mir auch ein Stück Privatleben zu erhalten. Und ja, das versuche ich in den nächsten Jahren. Ich denke, wir sind heute ein Stück intelligenter geworden. Wir haben unser Wissen ein bisschen aufgestockt. Wir haben eine Menge über Magnus Hirschfeld gehört. Wir haben eine Menge über Jörg Littwinschuh gehört. Und wir haben Paragraph 175 und solche Sachen, die Gott sei Dank der Vergangenheit angehören, gehört. Ich hoffe, wir konnten ein Stück weit Toleranz in diese Welt weitergeben an unsere Zuhörer, weil ich glaube letztendlich, und da komme ich wieder zurück auf dein Motto, sei du selbst, wenn nämlich jeder Mensch einfach er selbst ist, dann ist die Toleranz nämlich auch viel größer dem anderen Menschen gegenüber. In diesem Sinne freue ich mich, dass Sie zugehört haben und ich hoffe, dass Sie nächste Woche wieder einschalten bei King FM in die Vivian Kanner Show aus dem wilden, wilden Westen Berlins. Und jetzt, wenn auch vielleicht etwas abgedroschen, spielen wir das Lied I Am What I Am. In diesem Sinne, ich danke dir, Jörg, sehr, dass du da warst. Ich danke dir für drei wunderschöne Chrom-Teelichter. Sie werden auf jeden Fall sehr stark genutzt werden. Ich freue mich, dass Sie zugehört haben. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag. Sie hörten die Vivian Kanner Show aus dem wilden, wilden Westen Berlins. Herzlichen Dank. Ich danke dir. I am what I am. I am my own special creation. So come take a look. Give me the hook. Hier ist King FM. www.kingfm.net. Radio ohne Nebenwirkungen.